Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Ich habe jetzt schon alle hier im Studio gewarnt wegen den Nebenwirkungen dieser Sendung. Ich muss Sie natürlich vor allen Dingen warnen. Das wird eine Sendung, da führe ich Sie wirklich an den Rand der Möglichkeiten, an den Rand der Erkenntnis. Es geht um den Urgrund allen dinglichen Seins. Also um den Anfang von allem. In dieser Sendung wird es um Symmetrien gehen und um Ziele und um die Theorie von allem. Also, fangen wir mal ganz langsam an und versuchen einfach nur mal uns gedanklich vorzustellen, wir würden immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer in den Raum vordringen. Jetzt nicht in den Weltraum, sondern hier in unserem. Ne? Wir würden uns einfach langsam aber sicher den Atomen nähern, von den Atomen zu den Atomkernen, würden durch die Elektronenhülle rasen in den Atomkern hinein, zwischen die Bestandteile des Atomkerns. Ja, wo hört's denn auf? Wo ist denn R gleich Null? Also wo ist denn die Ausdehnung des Raums Null? Geht denn das überhaupt? Es geht nicht. Das wäre eine Singularität. Das wäre der Abgrund für uns Naturwissenschaftler. Auch der Abgrund für Sie im Übrigen. Gedanklich, müssen Sie mal überlegen. R gleich Null. Singularität. Unendlichkeiten an einer Stelle, wo eigentlich nichts ist. Die Rettung von allem ist die Blankwelt. Und deswegen ist der Titel der heutigen Sendung: Was ist die Blankwelt? Na? Die Planck-Welt ist jetzt nicht die Welt des Max Planck, sondern die Planck-Welt ist ein Begriff aus einer Art von Physik, die es noch gar nicht richtig gibt, die aber bereits zu außerordentlich interessanten Ergebnissen führt. Sie ist in der Tat, ursprünglich geht sie auf Max Planck zurück, der mit einigen Naturkonstanten, eine davon hat er selber in die Welt gebracht, nämlich das Planck'sche Wirkungsquantum, und der Lichtgeschwindigkeit und der Gravitationskonstanten, das ist die Konstante, die mit bei der Beschreibung der Schwerkraft wirkt. Lichtgeschwindigkeit, wissen wir ja, gehört zur elektromagnetischen Wechselwirkung und zur Relativitätstheorie. Die war allerdings zu dem Zeitpunkt, als Planck sich mit diesen drei Naturkonstanten beschäftigt hat, noch gar nicht erfunden. Damals, im Jahr 1900, hat Max Planck sozusagen ein kosmisches Alphabet entdeckt. Das Planck'sche Wirkungsquantum, die Lichtgeschwindigkeit und die Gravitationskonstante, das müssten seiner Meinung nach Größen sein, die, ich erzähle es Ihnen. Machen wir es langsam. Es gibt ja zwei wichtige Theorien in der Physik, von denen wir meinen, wir Physiker zumindest, sie beschreiben die Wirklichkeit sehr, sehr, sehr, sehr gut. Das eine ist die Quantenmechanik. Die Quantenmechanik bringt das Planck'sche Wirkungsquantum. Das andere ist die Relativitätstheorie. Die spezielle Relativitätstheorie hat was mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun, mit der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Schwerkraft als Krümmung des Raumes. Zusammen mit der speziellen Relativitätstheorie taucht also neben der Lichtgeschwindigkeit jetzt noch die Gravitationskonstante auf. So. So weit, so gut. Sie sehen, diese Sendung geht ganz langsam vor sich. Ich will Sie nicht erschrecken. Und jetzt wird's kritisch. In der Quantenmechanik gibt es eine Begrenzung für den Raum durch die sogenannte Heisenbergsche Unschärferelation. Die Heisenbergsche Unschärferelation teilt mit, dass wenn ich die Natur sehr genau betrachte, dann fängt sie an zu schwanken. Ich kann den Ort eines Teilchens nicht mehr beliebig genau messen, wenn ich seine Geschwindigkeit kenne. Oder ich kann die Geschwindigkeit eines Teilchens nicht mehr genau messen, wenn ich seinen Ort kenne. Es gibt also eine sogenannte Ortsunschärfe. Immer wird das Teilchen so ein bisschen wackeln. In der Relativitätstheorie gibt es den Begriff des Schwarzschildradius. Der Schwarzschildradius sagt etwas darüber aus, wie stark ein Körper, zum Beispiel die Sonne, komprimiert sein muss und zusammengedrückt, also auf ein ganz winzig kleines Volumen gebracht werden muss, damit die Entweichgeschwindigkeit von diesem Körper größer wird als die Lichtgeschwindigkeit. Es kann dann nämlich nichts mehr entweichen. Bei der Sonne zum Beispiel wäre es so, die hat ja einen Radius von 700.000 Kilometer. Wenn man die Sonne auf 3 Kilometer zusammenpressen würde, die gesamte Masse, die in der Sonne drin ist, dann würde sie ihren Schwarzschildradius erreichen und wir hätten keine Informationen mehr davon, was sich auf der Sonne abspielen würde. Und jetzt kommt's. Heisenbergsche Unschärferelation, die Ortsunschärfe. Wann ist diese Ortsunschärfe exakt gleich dem Schwarzschildradius? Also, für welche Art von Teilchen ist der Schwarzschildradius so groß, dass ich nichts mehr davon wissen kann, was dieses Teilchen macht? Wann ist die Ortsunschärfe gleich dem Schwarzschildradius? Dabei kommt eine Masse heraus, die lustigerweise so groß ist wie ein Staubkorn. 10 hoch minus 8 Gramm. Eigentlich ein Staubkörnchen. Komisch. Was ist das für eine Längenskala, die dabei rauskommt? Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, der Schwarzschildradius von der Sonne waren 3 Kilometer. der Schwarzschildradius dieses Teilchens, was zugleich seiner Ortsunschärfe entspricht, ich kann dann nicht mehr genauer messen, wären, jetzt halten Sie sich fest, 10 hoch minus 33 Zentimeter. Das ist so klein, kleiner geht's nicht. Eine Lichtwelle, die durch diesen Radius läuft, definiert eine Zeit, nämlich 10 hoch minus 43 Sekunden. Und jetzt kommt's. Keine physikalische Länge, die kleiner ist als diese sogenannte Planck-Länge, nämlich da, wo der Schwarzschildradius und die Heisenbergsche Unschärfe gleich groß ist, keine physikalische Länge, die kleiner ist als 10 hoch minus 33 Zentimeter, ist physikalisch relevant. Keine Zeit, die kleiner ist als die Planck-Zeit von 10 hoch minus 43 Sekunden, ist physikalisch relevant. Wir können, wenn wir zum Anfang des Universums zurückgingen, wir könnten niemals zur Zeit t gleich 0 kommen. Das gibt es überhaupt nicht. Die Physik beginnt erst in dem Moment, wo Raum und Zeit überhaupt möglich werden. Und die werden zum allerersten Mal möglich, wenn Informationen sich tatsächlich von einem Punkt zum anderen bewegen können. Wenn aber Raum und Zeit schwanken, wenn Raum und Zeit schwanken, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, zwischen Ursache und Wirkung zu unterscheiden. Überhaupt nicht mehr. Das heißt, der Beginn dieses Universums ist nicht bei t gleich 0, r gleich 0, also wenn das quasi ja, auf nichts, wenn der Punkt auf nichts zusammengeschrumpft ist, sondern es bleibt tatsächlich etwas übrig. Und die Masse von 10 hoch minus 8 Gramm, die ja nach Staubkörner, was hat der Staubkörner für eine Masse? Wenn wir diese Masse nehmen und würden sie in eine Kugel vom Radius 10 hoch minus 33 Zentimeter hineinquetschen, dann würden wir das 10 hoch 93-fache der Dichte von Wasser erreichen. Das war der Anfangszustand des Universums. Jetzt geht's weiter. Jetzt nicht aufhören, gedanklich. Wenn man die Masse dieses Planck-Teilchens, nämlich 10 hoch minus 8 Gramm, einer Temperatur zuordnet, und Sie wissen ja, Energie ist gleich mc². Die Temperatur ist eine Energie, also können wir dieser Masse eine Temperatur zuordnen, dann wissen wir sogar die Anfangstemperatur des Universums. 10 hoch 32 Kelvin ist die Anfangstemperatur des Universums. Anfangsdichte, ich sag's nochmal, es wird eine Sendung mit vielen Wiederholungen, wie Sie sehen. 10 hoch 93-fache Dichte des Wassers. Das ist der Anfangszustand des Universums. Können Sie sich das noch vorstellen? Ich kann es nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber wir haben damit etwas ganz Wichtiges herausgefunden. Wir können den Anfangszustand des Universums ausrechnen, so mit ganz einfachen Überlegungen. Also da steckt nicht viel dahinter. Nehmen Sie sich mal ein Physikbuch, holen Sie sich mal die Formeln raus, dann können Sie das praktisch auf ein Blatt Papier sofort machen. Das ist überhaupt kein Problem. Das klingt aber so willkürlich. Meine Güte, das ist ja wie Kabbala, ja? Diese Zahlenmystik. H und C und G und dann fummelt man das irgendwie zusammen. Da kommen. Nee. Ich sag's nochmal. Sie merken, Wiederholungen gefallen in dieser Sendung. H gehört zur Quantenmechanik. Wir glauben, dass der Urgrund allen dinglichen Seins ja ein quantenmechanischer ist. Das Universum muss, wenn es so klein, dicht, heiß angefangen hat, muss es ein quantenmechanisches Universum gewesen sein. Und dass man glaubt, dass es sich dabei um ein kosmisches Alphabet handelt, ist auch klar. Denn alle intelligenten Lebewesen werden irgendwann herausfinden, dass es die Quantenmechanik gibt und werden herausfinden, dass die spezielle Relativitätstheorie. Die Planck-Welt. Also 10 hoch minus 33 Zentimeter die Planck-Länge, 10 hoch minus 43 Sekunden die Planck-Zeit, 10 hoch minus 8 Gramm die Planck-Masse, 10 hoch 32 Kelvin die Planck-Temperatur, das 10 hoch 93-fache von Wasser als die Planck-Dichte. Das ist die Beschreibung des Universums am Anfang. So ist es gewesen. Da gibt es überhaupt nichts. Heutzutage sind wir in einem Universum, das einen Radius hat von ungefähr 10 hoch 60 Planck-Längen, eine Zeit, ein Alter von 10 hoch 60 Planck-Zeiten. Und es klingt alles sehr willkürlich. Aber es ist es nicht. Hier unterliegt also, die Physik hat einen ganz klipp und klaren Ansatz, wie sie glaubt, wie das Universum angefangen hat. Und jetzt, nachdem wir den Urgrund allen dinglichen Seins mal so ein bisschen abgetastet haben, kommen wir zur Theorie von allem. Wir Physiker sind ja Einheitsfanatiker. Also auf der einen Seite sind wir diejenigen, die die Innenarchitektur des Kosmos beschreiben. Wir können keine Aussagen machen über die äußeren Eigenschaften des Kosmos. Also was war vor dem Urknall, was ist außerhalb des Universums, das sind für uns keine Fragen. Wir können Innenarchitektur machen und wir wollen gerne wissen, gab es einen gemeinsamen Anfang von allem, was im Universum existiert? Dazu haben wir die Vorstellung entwickelt, dass die vier fundamentalen Grundkräfte, ich Elektromagnetismus, Schwerkraft und die beiden Kernkräfte sich letztlich in einer Urkraft vereinigen. Es muss also einen Zustand gegeben haben, der völlig einheitlich gewesen ist. In der Physik spricht man von einem hochsymmetrischen Zustand. Und das, wovon wir die ganze Zeit reden, die Planck-Welt, muss der symmetrischste Zustand überhaupt gewesen sein. Also symmetrisch heißt, wie bringe ich Ihnen das jetzt bei? Nehmen Sie mal an, wir leben in einer magnetischen Welt. Sie sind ein magnetisches Lebewesen und Sie können sich entlang der Magnetfeldlinie bewegen. Sie merken genau, wenn ich mich entlang der Feldlinie bewege, ist alles gut. Da weiß ich, wo es lang geht. Da ist vorne. Ja? Aber wenn ich mich senkrecht zur Feldlinie bewege, muss ich Kraft aufwenden. Also bewege ich mich entlang der Feldlinie. Ich lebe in einer magnetischen Welt. Jetzt gibt es bei Magneten etwas ganz Irres. Die sogenannte Curie-Temperatur bei Magneten. Was passiert da? Wenn ich einen Ferromagneten, also einen Magneten, über seine Curie-Temperatur aufheize, dann verschwindet das Magnetfeld. Übertragen auf unsere magnetische Welt würde das heißen, auf einmal ist das Magnetfeld weg. Und ich als magnetisches Lebewesen, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ich bewege mich entlang der Feldlinien, habe auf einmal gar keine Orientierung mehr. Und dieser orientierungslose Zustand, wo das Magnetfeld weg ist, der ist symmetrischer als der Zustand, als das Magnetfeld noch da war. Denn da hatte ich ja genau eine ausgezeichnete Richtung. Symmetrie bedeutet aber nach allen Seiten möglichst gleich. Ja? Homogen, isotrop, also ich gucke irgendwo hin, überall ist es gleich. Egal, ob ich mich drehe oder wende, ist egal. Ja? Mich vorwärts oder rückwärts bewege, ist alles dasselbe. Das ist symmetrisch. Ja? Und dieser hochsymmetrische Zustand im Universum, nämlich die Planck-Welt, da konnten wir die Curie-Temperatur ausrechnen, in sich noch. Das haben Sie nicht mehr parat, ich weiß, ich kann es Ihnen aber nochmal sagen. Die Curie-Temperatur des Universums waren 10 hoch 32 Grad. Als das Universum expandierte und abkühlte, wurde es immer unsymmetrischer und unsymmetrischer. Und so entstand das Universum, dem wir uns heute gegenübersehen. Also, die Planck-Welt definiert den Anfangszustand des gesamten Universums, den hochsymmetrischen Zustand. Wir sind heute noch nicht so weit, leider, dass wir eine Theorie haben für diesen Anfangszustand. Wir wissen aber, dieser symmetrische Anfangszustand muss da gewesen sein, denn unsere Theorien, die wir schon haben, die so erfolgreich sind, nämlich Quantenmechanik, Relativitätstheorie, die sagen uns etwas darüber, wenn die beiden mal vereinigt sein sollten, dann müsste dabei genau diese Planck-Welt herauskommen. So muss es sein. Und man hat in der Zwischenzeit tatsächlich gesucht danach, gibt es Anzeichen dafür, dass zum Beispiel ein Lichtstrahl, der durchs Universum fliegt, etwas davon merkt, dass der Raum schwankt auf diesen 10 hoch minus 33 Zentimeter. Können Sie sich vorstellen, man hat ein Objekt, was sehr, sehr weit entfernt ist. Und dann musste das Licht einen unglaublich langen Weg zu uns gehen, ja, Milliarden von Lichtjahren. Könnte es sein, dass der Lichtstrahl davon was merkt, dass also die Bewegung des Lichtstrahls sich ein bisschen verändert hat. Bis heute hat man nichts davon gefunden. Die Bilder des Universums bei sehr großen Entfernungen, also aus den ganz frühen Zeiten des Universums, sind wahnsinnig klar. Wir sind noch nicht in der Lage, diese Quantengravitationseffekte auf die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen tatsächlich zu messen. Aber wir werden diese Theorie für alles, wie es so schön auf Englisch heißt, Theory of Everything, natürlich weiter antreiben. Wir wollen herausfinden, was war der Anfang von allem. Und Herbert von Karajan hat mal so schön gesagt, wer alle seine Ziele erreicht hat, ja, der hat sie sich als zu niedrig ausgewählt.